Ja, ich meine, das ist klar. Ihr habt keine Einwahl, ich kann nicht. Ja, ja, das stimmt. Und ihr sagt wahrscheinlich auch, Blödmann, das steht doch da, das dürfte man da nie sein im Callcenter. Sie irren sich vielleicht, mein Herr. Nein, das heißt, danke für die Information. Also. Also ich denke, es gibt da schon natürlich, es ist nicht alles dasselbe geblieben, aber ich glaube, die Unterschiede sind nicht so sehr darin, dass jetzt irgendwie die Kommunikation und das individuelle Wissen oder so sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt ist. Also ich finde, diese Callcenter sind eigentlich ein Gegenbeispiel dafür, dass jetzt irgendwie die immaterielle Arbeit mit den kreativen Arbeitern irgendwie plötzlich im Vordergrund steht. Also da zeigt ja nicht nur, dass diese Kommunikationstechnologie eigentlich in erster Linie zu einer Zerkleinerung von Information und Wissen geführt hat. Weil ich muss nicht mehr alle Kreditangebote und alles wissen, was ein Bankarbeiter vorher gewusst hat, sondern ich habe meine kleinen Informationen und soll aber auch öfter sein beim Kredit. Ja. Also früher konnte ich nachfragen, ja, wenn ich krank werde, kann ich dann Erleichterung kriegen und so. Das sind ja alles Fragen, die jetzt überhaupt nicht vorgesehen sind. Die sind unerlaubt. Ja, aber ich glaube, das ist sehr wichtig, also dieser Punkt, weil das, was wir vorhin beschrieben haben mit dieser Zerkleinerung der Arbeit an sich in kleine Arbeitsschritte, damit einhergeht ja auch das, was wir Qualifikationen nennen oder so, das ist ja sowas wie mit Wissen umgehen, also Informationen zuordnen. Und das ist eigentlich, also Callcenter ist ein Versuch, das uns wegzunehmen oder den Arbeitern wegzunehmen, also sowas wie Wissen oder so, sondern dass wir halt wirklich nur noch Informationen haben, die wir so abrufen können, am besten noch ablesen oder so. Wobei, das ist, glaube ich, eine Tendenz. Die andere Tendenz, das ist schon so, dass bestimmte, da würde ich dir auch recht geben, also bestimmte Fertigkeiten im Callcenter trotzdem dann vorausgesetzt werden. Das sind dann weniger diese Wissen, also so Überblick haben oder so, das sind dann mehr so Fertigkeiten wie Sprache, wie so gefühlsmäßig irgendwie auf Leute reagieren können oder so, also hören können, mit denen rede ich da. Nee, du wirst geschult, explizit. Also es gibt dieses Dreieck von Watzlawick über Kommunikationstheorien. Du wirst dann da wirklich geschult, und ich meine, ich müsste schmunzeln. Dadurch, dass ich Sozialpädagogik studiere, ist es natürlich der Ausschnitt, also verbale, nonverbale Ebene und eben auch zu sagen, alle Verkaufsargumente, der Mensch kauft nicht rational, sondern emotional. Und das wird halt. Es wird geschult, wobei ich trotzdem behaupten würde, dass sie da sehr viel voraussetzen. Also die Selektion, die sie machen, geht halt nicht nach Papiervorweisen, sowas habe ich gelernt so sehr, sondern sie gucken halt eben mehr, was für Voraussetzungen haben die Leute, die ja anfangen, schon. Um auf sowas wenn du anrufst und hast eine scheiß Stimme, bist du draußen. Kannst du nett sein, kannst du klug sein, bist du draußen. Und die Art und Weise der Selektion, die läuft ja auch oft über Assessment Center. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist so, ein Tag muss man da hin und dann wird man irgendwie in Gruppen treffen und mit Persönlichkeitstests und so weiter gequält. Also muss man da schon sagen. Und da geht es eigentlich immer die ganze Zeit um sowas. Also wie reagiere ich, wenn ich unter Stress gesetzt werde und wie reagiere ich, wenn ich mit anderen Leuten argumentiere und so Geschichten. Aber deswegen wird auf der einen Seite wird dieses Wissen und so, das braucht man nicht mehr, das wollen sie eigentlich auch gar nicht, weil es uns ja auch irgendwann eine gewisse Kontrolle, aber es gibt uns ja auch eine Kontrolle über die Arbeit. Letztendlich, wenn wir wissen, wie man das irgendwie macht, aber andererseits rufen sie halt solche Sachen ab, wie kann ich reden und wie kann ich helfen, also dieses. Das ist ja eigentlich, also es gibt so eine These, dass eigentlich die Arbeit an sich im Callcenter ist eigentlich helfen, weil das meiste könnte eine Maschine tun, also über Computer, also es gibt ja auch schon sowas, das Kontostände kann man auch über Computer abrufen oder alles, was über Internet geht, wird ja auch irgendwie darüber gehen, dass irgendeinem das vorliest, ne? Also wenn man jetzt, das fängt ja jetzt an mit Ärzte, dass man gar nicht mehr zum Arzt geht und so, das kann man natürlich alles über Internet oder automatische Ansage jetzt machen. Aber was man halt nicht machen kann, ist dieses eben Eingehen auf jemanden, also raushören, was will der eigentlich und mit dem reden noch. Ich bin der scheinbare menschliche Kontakt auf der anderen Seite und mit dieser Menschlichkeit zocke ich ab und diese Menschlichkeit habe ich einzusetzen und die kann man eben nur bedingt lernen. Also Anteilnahme, also Worte persönlicher Anerkennung ist so ein... WPA. Genau, das ist und LMAA, lächle mehr als andere. Also es gibt sogar die krassen Situationen, dass die Leute sich vor ihrem Arbeitsplatz einen Spiegel hinstellen, Welche mehr? Welchen sollen? Was war die erste Abkürzung? WPA, Worte persönlicher Anerkennung. Schleimst den Kunden so lange voll, dass er sich so gebauchpinselt fühlt, dass er dir nachher die eigene Oma verkauft. Du musst ja irgendwann sagen, das haben sie aber gut gesagt, oder? Danke für den Hinweis. Er motzt darüber, dass er keinen. Wenn mich einer anscheißt, dann sagst du danke für ihr offenes Wort. Genau. Probleme gibt es auch nicht, es gibt nur Herausforderungen. Genau.